Jahre 2011 haben Verbündete einer geheimen westlichen Allianz das Projekt Dämon ins Leben gerufen. Mit dem Ziel, unbemannte biogenetische Kampfmaschinen für die Terrorbekämpfung oder kriegerische Auseinandersetzung zu schaffen, machten sie sich an ihr Werk. 5 Jahre später, am 13. August 2016, verloren sie dann die Kontrolle über ihre Maschinen, die längst keine Maschinen mehr waren, sondern die ein Bewusstsein entwickelt hatten, welches dem des Menschen weit überlegen ist. Von diesem Tage an hörte die Welt so auf zu sein, wie wir sie bis dato kannten. Genau 2 Jahre später wurde die menschliche Rasse von den Kampfmaschinen bereits annähernd ausgelöscht. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Menschheit aufgehört hat zu existieren. Überall, wo man hinschaut, nur Tod.